Der Graf von Monte Cristo von Alexandre Dumas. Erster Teil. Wohin bringen Sie mich? Es ist uns verboten, Ihnen irgendwelche Erklärungen zu geben. Aber Kamerad, bei Ihrem Gewissen und Ihrer Soldatenehre beschwöre ich Sie, Mitleid mit mir zu haben und mir zu antworten. Ich bin Kapitän Edmond Dantès, ein guter und loyaler Franzose, wenn ich auch angeklagt bin. Ich weiß nur nicht, welchen Verrats. Wohin führen Sie mich? Sie sind aus Marseille und Seemann und fragen noch, wohin wir Sie bringen? Ja, denn auf Ehre, ich weiß es nicht. Vermuten Sie es nicht? Ich schwöre es Ihnen bei allen Heiligen. Schauen Sie sich um. Was sehen Sie vor uns? Mein Gott, die Festung Liv. Man bringt mich doch nicht etwa dorthin, um mich da einzusperren. Die Festung Liv ist ein Gefängnis für Staatsverbrecher. Gibt es Richter oder sonst Beamte in der Festung? Es gibt dort, wie ich glaube, nur einen Gouverneur, Kerkermeister, eine Garnison und gute Mauern. Sie behaupten also, dass man mich nach der Festung bringt, um mich dort einzusperren? Ohne weitere Untersuchung? Ohne weitere Formalität? Soviel ich weiß, sind die Formalitäten beendet und die Untersuchung ist geschehen. Aber Herr von Villefort hat mir das Versprechen gegeben. Hören Sie, Herr von Villefort, der Stellvertreter des königlichen Staatsanwalts. Ich weiß nicht, ob Herr Villefort Ihnen ein Versprechen gegeben hat. Ich weiß bloß, dass wir Sie nach If bringen sollen. Bald darauf erschütterte ein heftiger Stoß das Boot. Ein Schiffer sprang auf den Felsen, den der vordere Teil des Schiffes eben berührt hatte. Los, kommen Sie. Man zwang Dantès, sich zu erheben und an Land zu steigen. Dann wurde er zu den Stufen geschleppt, welche nach der Pforte der Zitadelle führten, und in einen unterirdischen Raum gebracht. Eine Art Lampe, welche auf einem Schemel stand und deren Docht in einem schmutzigen Fett schwamm, beleuchtete die nackten, feuchten Wände. Das ist Ihre Zelle. Hier ist Brot, Wasser ist im Krug und Stroh da im Winkel. Gute Nacht. Damit ließ der Kerkermeister Dantès allein zurück. Als die ersten Strahlen des Morgens einiges Licht in seine Höhle warfen, kam der Kerkermeister wieder. Dantès war nicht von der Stelle gewichen. Haben Sie denn nicht geschlafen? Ich weiß nicht. Haben Sie keinen Hunger? Ich weiß nicht. Wünschen Sie etwas? Ich muss den Gouverneur sprechen. Der Kerkermeister zuckte die Schultern und ging ab. Dantès blickte ihm nach und streckte die Hand nach der halboffenen Tür aus. Doch die Tür schloss sich. Er ging im Geiste sein ganzes vergangenes Leben durch und fragte sich, welches Verbrechen er noch so jung wohl begangen hätte, das eine so grausame Strafe verdiente. Am folgenden Tag, zu derselben Stunde, trat der Kerkermeister wieder ein. Sind Sie heute vernünftiger als gestern? Courage. Wünschen Sie vielleicht etwas, worüber ich verfügen kann? Ich habe nur einen Wunsch. Den Gouverneur zu sprechen. Wenn Sie mich mit der beständigen Wiederholung ein und derselben Sache quälen, so werde ich Ihnen nichts mehr zu essen bringen. Gut. Wenn du mir nichts mehr zu essen bringst, so werde ich hungers sterben. Hören Sie, was Sie begehren, ist unmöglich. Man wird Ihnen die Promenade erlauben und es ist möglich, dass der Gouverneur einmal bei Ihnen vorüberkommt. Dann können Sie ihn befragen. Und es kommt dann auf ihn an, ob er Ihnen antworten will. Und wie lange muss ich warten, bis dieser Zufall sich ereignet? Tja, einen Monat, ein Vierteljahr, ein Halbjahr, vielleicht gar ein Jahr. Das ist zu lange. Ich will ihn sofort sprechen. Vergessen Sie diesen unmöglichen Wunsch, sonst verlieren Sie binnen 14 Tagen den Verstand. So weit wird es nicht kommen. Wir haben ein Beispiel davon hier. Es ist ein AB, der fortwährend dem Gouverneur 1 Million bietet, wenn man ihn freilässt. Er war früher in dieser Zelle. Und hat man ihn freigelassen? Nein. Man hat ihn vor 2 Jahren in den Kerker zu den Wahnsinnigen geworfen. Höre, ich bin kein AB. Und ich bin auch nicht wahnsinnig. Ich will dir einen Vorschlag machen. Welchen? Ich kann dir keine Million bieten, denn ich habe keine. Aber ich biete dir 100 Taler, wenn du zu den Katalanen in Marseille gehst und an ein junges Mädchen, die Mercedes heißt, einen Brief abgibst. Nicht einmal einen Brief, bloß zwei Zeilen. Wenn ich diese zwei Zeilen überbringe und es entdeckt wird, so verliere ich meinen Posten, nebst Verköstigung und Wohnung. Sie sehen also, dass ich ein großer Narr wäre, wollte ich die 100 Taler dagegen wagen. Ich sag dir's. Wenn du dich weigerst, den Gouverneur zu benachrichtigen, dass ich ihn zu sprechen wünsche. Wenn du dich weigerst, zwei Zeilen an Mercedes zu überbringen, dass ich hier bin. So werde ich dir eines Tages hinter der Tür auflauern und dir den Schädel mit diesem Schemel einschlagen. Drohungen. Der AB hat begonnen wie ihr. Und in 3 Tagen werdet ihr verrückt sein. Wie er. Ein Glück, dass man in der Festung Kerker für Wahnsinnige hat. Der Kerkermeister ging hinaus und trat einen Augenblick darauf mit 4 Soldaten herein. Die 4 ergriffen Dantès, der ihnen ohne Widerstand folgte. Man ließ ihn 15 Stufen hinabsteigen und öffnete die Tür eines Kerkers, die sich hinter ihm schloss. Kurz nach Napoleons 100 Tage Regierung, Ludwig der 18. war auf den französischen Thron zurückgekehrt, kam der Generalinspektor der Gefängnisse auf seiner Rundreise zur Inspizierung derselben nach der Festung If. Pfui! Zum Teufel kann hier in diesen feuchten, stinkigen Gemäuern wohnen. Es ist ein fanatischer Bonapartist. Ja. Einer der gefährlichsten Konspiranten. Man hat uns ganz besonders aufmerksam gemacht auf ihn. Er soll zu allem fähig sein. Ist er allein? Gewiss. Seit wann ist er schon hier? Seit über einem Jahr. Beim Anblick eines unbekannten Mannes erriet Dantès, um was es sich hier handelte, und sprang mit gefalteten Händen vorwärts, indem er endlich eine Gelegenheit sich darbieten sah, eine höhere Behörde anzurufen. Sagen Sie mir kurz, was Sie wünschen. Ich berufe mich auf den Herrn von Villefort, den bevollmächtigten Vertreter des königlichen Staatsanwalts. Ich wünsche zu wissen, welches Verbrechen ich begangen habe. Ich wünsche, dass man mich vor Gericht stelle. Ich wünsche, dass mein Prozess verhandelt wird. Ich wünsche, dass man mich erschieße, wenn ich für schuldig, dass man mich aber aus der Haft entlasse, sobald ich für unschuldig befunden werde. Sie gute Nahrung? Ja, ich glaube. Das weiß ich weiter nicht, darauf kommt es mir wenig an. Wohl aber muss der Gerichtsbarkeit, ja dem König selbst, viel daran liegen, dass nicht ein Unschuldiger das Opfer einer niederträchtigen Verleumdung werde. Ich glaube... Wann sind Sie denn arretiert worden? Am 28. Februar 1815 um 2 Uhr nachmittags. Heute haben wir den 30. Juli 1816. 1816. Das sind 17 Monate. Wissen Sie, was das heißt, 17 Monate im Gefängnis? 17 Monate sind hier 17 Jahrhunderte! Besonders für einen Mann, der wie ich an den Pforten des Glückes stand. Für einen Mann, der wie ich im Begriff war, ein geliebtes, schönes Mädchen zu heiraten und der nicht weiß, ob die, die ihn einst so liebte, noch an ihn denkt. Der nicht weiß, ob sein alter Vater noch lebt. Gut, wir werden sehen. Wenn ich wieder oben bin, werde ich mir das Gefangenenregister vorlegen lassen. Ich verlange nur ein gerichtliches Urteil, damit ich weiß, welches Verbrechen ich begangen haben soll und zu welcher Strafe ich verdammt bin. Denn die Ungewissheit ist die härteste Strafe. Wer hat Ihren Fall behandelt? Herr von Villefort, Stellvertreter des königlichen Staatsanwalts. Mein Herr, bitte besuchen Sie ihn und fragen Sie ihn. Sie werden sehen, dass... Herr von Villefort ist schon seit einem Jahr nicht mehr in Marseille. Jetzt wundert mich nichts mehr. Herr von Villefort versprach mir, sich meiner anzunehmen. Und Herr von Villefort hatte keinen Grund zum Hass gegen Sie? Im Gegenteil, mein Herr. Er war sogar wohlwollend gegen mich. Ich werde mich also auf die Notizen über Sie verlassen können, die er im Gefangenenregister hinterlassen hat. Ja, vollkommen. Gut. So warten Sie es ab. Dantès fiel auf die Knie und sprach ein Gebet, in welchem er Gott um Schutz für denjenigen anflehte, der gleich dem Erlöser in sein Gefängnis herabgestiegen war. Wollen Sie das Gefangenenregister gleich sehen oder in den Kerker des AB gehen? Ja, machen wir die Kerkerbesuche mit einem Maler ab. Gut. Der AB hält sich für den Besitzer eines ungeheuren Schatzes. Ja, im ersten Jahr seiner Gefangenschaft hat er der Regierung 1 Million anbieten lassen, wenn man ihn freilassen wollte. Im zweiten Jahr 2 Millionen, im dritten 3 und so fort. Jetzt ist er schon im 5. Jahr seiner Gefangenschaft. Er wird sie nun gewiss im Geheimen sprechen wollen und ihnen 5 Millionen anbieten. Das ist in der Tat kurios. Wie heißt denn dieser Millionär? Abifaria, unsere Nummer 27. Mitten in der Zelle, in einem Kreis, der mit einem Stück Gips gezeichnet war, lag ein Mann, fast nackt, denn seine Kleidungsstücke waren in Lumpen zerfallen. In diesen Zirkel zeichnete er sehr saubere geometrische Linien ein und schien so sehr mit seiner Aufgabe beschäftigt zu sein, dass er sich auch beim Geräusch der sich öffnenden Tür nicht von der Stelle rührte. Wünschen Sie etwas? Ich wünsche nichts. Ich bin der Bevollmächtigte der Regierung und habe den Auftrag, alle Gefängnisse zu besuchen und die Klagen der Gefangenen anzuhören. So. Ja, das ist dann etwas anderes. Ich bin der Abbé Faria, geboren zu Rom im Jahre 1768. Ich war 20 Jahre Sekretär des Grafen Spada, des letzten Fürsten dieses Namens. Und zu Anfang des Jahres 1811 wurde ich weiß nicht weshalb, verhaftet und eingesperrt. Haben Sie etwas über Ihre Kost und Zelle zu bemerken? Die Kost ist wie in allen Gefängnissen sehr schlecht. Was das Logis betrifft, so sehen Sie, es ist feucht und schimmelig. Aber nichtsdestoweniger einem Kerker angemessen. Aber das alles bedeutet nichts gegen eine der wichtigsten Entdeckungen, welche ich der Regierung mitzuteilen habe. Da haben wir es. Deshalb bin ich sehr glücklich, Sie zu sehen. Wollen Sie mir die Gnade einer Privatunterredung gewähren? Was habe ich gesagt? Das lässt sich nicht machen. Wenn es sich nun aber darum handelt, der Regierung eine ungeheure Summe einzubringen, zum Beispiel die Summe von 5 Millionen. Die Regierung ist reich und braucht ihr Geld nicht. Behalten Sie es bis zu dem Tage, wo Sie aus dem Gefängnis kommen. Wenn ich nun aber gegen alle Gerechtigkeit in diesem Kerker sterbe, ohne mein Geheimnis jemandem anvertraut zu haben, wird dann dieser Schatz nicht verloren sein? Ist es nicht besser, dass die Regierung und ich davon Nutzen haben? Ich würde selbst bis 6 Millionen geben. Ja, ich würde 6 Millionen abtreten und mich mit dem Rest begnügen, wenn man mir die Freiheit wiedergibt. Liegt Ihr Schatz sehr entfernt? Ungefähr 100 Meilen von hier. Das haben Sie sich wirklich nicht übel ausgedacht, um von hier herauszukommen und bei nächstbester Gelegenheit zu fliehen. Mein Herr, schwören Sie bei Christo, dass Sie mich befreien wollen, wenn ich Ihnen den Ort nenne, wo der Schatz begraben ist. Sie riskieren dabei nichts, denn ich würde, während Sie den Schatz suchen, im Gefängnis bleiben. Ach, Sie wollen mein Gold nicht. So werde ich es behalten. Sie verweigern mir die Freiheit. Nun, so wird Sie Gott mir senden. Gehen Sie. Ich habe nichts mehr zu sagen. So endigte der Besuch des Inspektors für den Abbé Faria. Er blieb im Gefängnis und galt von nun an für noch verrückter als bisher. Was Dantès betrifft, so hielt der Inspektor Wort. Er ließ sich das Gefangenenregister vorlegen und fand in Bezug auf Dantès eine Note, die also abgefasst war. Edmond Dantès, ein wütender Bonapartist, hat tätigen Anteil an der Rückkehr Napoleons von der Insel Elba genommen. Er ist in größter Absonderung und unter strengster Überwachung zu halten. Villefort, Stellvertreter des königlichen Staatsanwalts. Da lässt sich nichts machen. Dantès machte alle Stufen des Unglücks durch, welchem die Eingekerkerten unterliegen. So waren fast 4 Jahre verflossen. Am Ende des zweiten hatte Dantès aufgehört, die Tage zu zählen. Er hoffte auf einen baldigen Tod. Eines Tages plötzlich vernahm er ein dumpfes Geräusch an der Mauer, an welcher er lag. Mehrere Stunden darauf kam es näher und wurde stärker. Dantès riss einen durch die Feuchtigkeit abgelösten Stein aus der Mauer und schlug damit gegen die Stelle, wo das Geräusch am hörbarsten war. Wer ist da? Ein Mitgefangener! Oh mein Gott, lass es wahr sein. Lass mich nicht in Verzweiflung sterben. Leon, spricht in einem Atem von Gott und Verzweiflung. Um Himmels Willen. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ein unglücklicher Gefangener. Was für ein Landsmann. Franzose. Wie heißen Sie? Edmond Dantès. Ihr Vergehen? Ich bin unschuldig. Aber wessen klagt man Sie an? Für die Rückkehr des Kaisers konspiriert zu haben. Für die Rückkehr des Kaisers? Ist denn der Kaiser nicht mehr auf dem Thron? Er hat im Jahre 1814 zu Fontainebleau abgedankt und ist nach der Insel Elba verwiesen worden. Seit wann sind Sie schon hier, dass Sie das nicht wissen? Seit 1811. Aber sagen Sie mir, wohin geht es von Ihrer Zelle aus? Auf einen Gang. Ja, der Gang? Auf einen Hof. Was? Was haben Sie? Es ist alles falsch. Meine Zeichnung war fehlerhaft. Sie hat mich irregeführt. Ich dachte, ich wäre an der Festungsmauer. Aber die Mauer geht auf das Meer hinaus. Das wollte ich. Ich hätte schwimmend eine von den Inseln, welche die Festung umgeben, oder vielleicht sogar die Küste erreichen können. Hätten Sie denn so weit schwimmen können? So weit ist es doch gar nicht. Und außerdem hätte mir Gott die Kraft dazu verlieren. Aber jetzt ist alles verloren. Nein, nein, warten Sie! Warten Sie! Sagen Sie mir, wer Sie sind! Ich bin Nummer 27. Ich werde zu Ihnen kommen. Morgen sprechen wir weiter. Ich werde Ihnen ein Signal geben. Als am Morgen der Besuch des Kerkermeisters vorüber war, vernahm Dantès drei Schläge. Sind Sie es? War der Kerkermeister schon da? Ja. Wir haben also bis zum Abend Zeit. Ich komme zu ihm. In diesem Augenblick bemerkte Dantès, wie sich die Erde unter seinem Lager bewegte. Er räumte das Stroh beiseite. Da gab auch schon die Erde nach und eine Öffnung wurde im Fußboden sichtbar. Dann sah er einen Kopf, Schultern und endlich einen ganzen Menschen auftauchen, der mit ziemlicher Beweglichkeit aus der Höhlung hervorkam. Sein Haar war bereits grau geworden. Unter dichten Brauen verbargen sich zwei durchdringende Augen. Sein Bart reichte ihm bis auf die Brust. Dantès schloss ihn beglückt in die Arme. Gott sei Dank. Wie zum Teufel haben Sie diesen Gang graben können? Haben Sie irgendwelche Werkzeuge? Ich habe mir einige angefertigt. Mit Ausnahme einer Feile habe ich alles, was ich brauche. Meißel, Brecheisen, Hebel. Ja, woraus denn? Wie? Den Meißel hier aus dem Pflock vor meinem Bett. Damit habe ich den ganzen Weg durchgegraben. Das sind beinahe 50 Fuß. 50 Fuß? Ja, so groß ist ungefähr die Entfernung zwischen unseren beiden Zellen. Aber aus Mangel an geometrischen Werkzeugen ist meine Zeichnung leider ungenau. Und nun ist meine ganze Arbeit umsonst. Sagen Sie mir jetzt endlich, wer Sie sind. Ich bin der Abbé Faria seit 1811. Ein Gefangener in dieser Festung. Damals regierte Napoleon. Wer regiert denn jetzt in Frankreich? Napoleon der Zweite? Ludwig der 18. Ludwig der 18. So, kommt der Bruder Ludwigs des 16. durch die Guillotine auf den Thron? Die Beschlüsse der Vorsehung sind doch seltsam und geheimnisvoll. Warum hat man sie eingesperrt? Weil ich ein Projekt entwickelte, welches Napoleon 1811 verwirklichen wollte. Mein Plan war ein vereintes Italien, das einem großen Herrscher gehorchen sollte. Aber man hat mich verraten. Sind Sie nicht der Priester, von dem man glaubt, dass er krank sei? Dass er verrückt sei, wollen Sie sagen, nicht wahr? Ja, ja, ich bin es. Ich bin es, der hier für verrückt gilt. Und Sie wollen den Gedanken an Flucht wirklich aufgeben? Ich halte sie jetzt für unmöglich. 3 Jahre habe ich gebraucht, um die Werkzeuge anzufertigen. Seit 2 Jahren tarze ich und grabe ich die Erde auf. Nein, ich will mich nicht mehr gegen den Willen Gottes auflehnen. Durch diese langwierige Arbeit hatten Sie wenigstens Ablenkung und Beschäftigung. Ich hatte auch andere Beschäftigung. Und welche? Ich schrieb und studierte. Man gibt Ihnen also Papier, Feder und Tinte? Nein, nein. Das machte ich alles selbst. Sie machten sich Papier, Feder und Tinte? Ja, so ist es. Wenn Sie in meine Zelle kommen, werde ich Ihnen alles zeigen. Das Resultat meiner Gedanken und Forschungen. Meine Denkschrift über die Möglichkeiten einer allgemeinen Monarchie in Italien. Ja, aber wie sind Sie zu einer Schreibfeder gekommen, um das alles niederzuschreiben? Ich habe mir aus den Knorpeln von Seefischen, die man uns zuweilen bringt, ausgezeichnete Federn gemacht. Und Tinte? In meiner Zelle befindet sich ein Kamin. Aus Ruß, Wasser und Wein. Und Papier? Worauf haben Sie das alles geschrieben? Auf 2 Hemden. Ich habe ein Mittel erfunden, welches die Leinwand glatt wie Pergament macht. Wann kann ich das sehen? Wann Sie wollen. Jetzt gleich. Ja, so folgen Sie mir. Durch einen unterirdischen Gang kriechend, gelangte Dantès in die Zelle des Abbé. Sehen Sie hier finden Sie alles. Wenn ich jemals wieder frei sein werde und in Italien jemand finden, der das Werk zu drucken wagt, ist mein Ruf gemacht. Ich habe Tag und Nacht daran gearbeitet. Dann haben Sie die Natur einer Katze, die auch bei Nacht sehen kann? Das nicht. Ich habe mir Licht verschafft. Ja, wie das? Von dem Fleisch, das man mir bringt, trenne ich das Fett los, lasse es schmelzen und ziehe daraus eine Art dickes Öl. Aber Feuer? Ja, hier sind 2 Steine und hier Zunder. Und Schwefelhölzchen? Ich tat, als ob ich eine Hautkrankheit hätte und verlangte Schwefel, den man mir auch bewilligt hatte. Aber nun zu Ihnen, wie alt sind Sie, junger Mann? Ich war 19, als man mich arretierte. Das war am 28. Februar 1815. Und dann ist Ihr Leben noch zu kurz, um Begebenheiten von nur einiger Wichtigkeit in sich zu begreifen. Es begreift ein unermessliches Unglück in sich. Ein Unglück, das ich nicht verdient habe. Sie behaupten also, ganz unschuldig an der Tat zu sein, deren man Sie anklagt? Beim Leben meines Vaters und von Mercedes, meiner Verlobten, ich schwöre es. Faria forderte ihn auf, seine Geschichte zu erzählen. Und Dantès begann. Bereits mit jungen Jahren sei er von dem Marseiller Reeder und Kaufmann Morel auf das Handelsschiff Pharaon angeheuert worden, auf dem er fast die ganze Welt umsegelte. Er erzählte von seinem Vater, von seiner Liebe zu der Katalanin Mercedes und bald kam er zu seiner letzten Reise, die er mit der Pharaon gemacht hatte. Er erzählte von dem überraschenden Tod seines Kapitäns, der ihm noch im Sterben die Führung des Schiffes übertrug und ihm das Versprechen abnahm, ein für den Kaiser bestimmtes Paket dem Großmarschall Napoleons auf der Insel Elba auszuhändigen, was er befolgte. Von diesem erhielt er einen Brief, adressiert an einen Herrn Nortier zu Paris, dass er dann in Marseille angekommen sei und seinen alten Vater besucht habe. Von seinem Verlobungsmahl mit Mercedes, von seiner Verhaftung, von der Beschuldigung, dass ihn ein Unbekannter in einem Schreiben an den Staatsanwalt als bonapartistischen Konspiranten anklage, bis zur Einkerkerung in die Festung If. Der Abbé dachte gründlich nach. Es gibt einen Rechtsgrundsatz von hoher Bedeutung. Er heißt, willst du den Schuldigen entdecken, so suche vor allem denjenigen, dem das begangene Verbrechen nützen konnte. Wem konnte ihr Verschwinden nützlich sein? Ja, mein Gott, wohl niemandem. Ich war noch ein ganz kleines Licht. Nur antworten Sie mir nicht so. Sie sollten nach dem Tod Ihres Kapitäns zum Kapitän der Pharaon ernannt werden. Sie wollten ein junges, schönes Mädchen heiraten. Lag es in jemandes Interesse, dass Sie nicht Kapitän der Pharaon würden? Lag es in jemandes Interesse, dass Sie Ihre Braut nicht heiraten? Ich war sehr beliebt auf dem Schiff. Wenn, So hatte nur ein einziger Grund, mir Gram zu sein. Ich hatte kurz zuvor einen Streit mit ihm. Wie hieß dieser Mann? Danglars, er war der Rechnungsprüfer. Hätten Sie ihn auf seinem Posten gelassen, wenn Sie Kapitän geworden wären? Nein, gewiss nicht. Denn ich glaubte, einige Veruntreuungen bei ihm wahrzunehmen. Hat jemand Ihrer letzten Unterhaltung mit dem Kapitän beigewohnt? Nein, wir waren allein. Konnte jemand Ihre Unterhaltung hören? Die Tür stand auf. Und, warten Sie. Ja. Danglars ging gerade in dem Augenblick vorbei, als der Kapitän mir das für den Marschall bestimmte Paket übergab. Gut, wir sind auf dem richtigen Wege. Haben Sie jemand mit auf die Insel Elba genommen? Niemanden. Der Großmarschall hat Ihnen doch den Brief übergeben. Ja. Was haben Sie mit dem Brief gemacht, bis Sie an Bord kamen? Ich hielt ihn in der Hand. Es konnte demnach jeder den Brief sehen, also auch Danglars. Können Sie sich wohl noch des Wortlauts erinnern, in welchem die Denunziation gegen Sie abgefasst war? Oh ja, das kann ich. Ich konnte sie beim Verhör durch Herrn von Villefort dreimal durchlesen. Der königliche Staatsanwalt wird hiermit von einem Freund des Thrones und der Religion benachrichtigt, dass ein gewisser Edmond Dantès, zweiter Offizier des Schiffes Pharaon, auf Elba eine Botschaft an den Usurpator überbracht und von diesem einen Brief an das Bonapartistische Komitee zu Paris mitgenommen hat. Durch Arretierung wird man sich von seinem Verbrechen überzeugen können, denn man wird den Brief in der Kabine der Pharaon finden. Als er geendet hatte, hob Dantès den Blick und sah dem Abbé in die Augen. Und er erkannte darin die Anteilnahme an seinem Schicksal, wie auch den Zorn darüber und sogar einen Funken Spott. Es ist klar wie die Sonne. Und Sie müssen ein sehr naives und gutmütiges Herz haben, um den Sachverhalt nicht von Anfang an geahnt zu haben. Wie war Danglars gewöhnliche Handschrift? Eine schöne Kursivschrift. Und die Schrift des anonymen Briefes? Na, ganz anders. Hier, sehen Sie, wie ich jetzt schreibe? Ihre Schrift gleicht jener. Das kommt daher, dass die Denunziation mit der linken Hand geschrieben wurde, so wie ich jetzt mit der linken Hand schrieb. Aber weiter, lag es in jemandes Interesse, dass Sie Mercedes nicht heiraten? Ja, auch ein anderer junger Mann liebte sie. Sein Name? Fernand, ein Katalane wie Mercedes. Glauben Sie, dass dieser Katalane fähig gewesen wäre, diesen Brief zu schreiben? Nein, der hätte mir höchstens einen Messerstich versetzt. Auch konnte er die Einzelheiten nicht kennen. Sie hatten sie niemand mitgeteilt? Auch Ihre Braut nicht? Auch nicht Mercedes. Dann ist es Danglars. Kannte Danglars Fernand? Nein. Doch. Ich erinnere mich. Am Tage meiner Verlobung sah ich sie an einem Tisch in der Laube einer Taverne sitzen. Waren Sie da allein? Nein. Es war noch ein Bekannter von mir, ein Schneider namens Cadrus bei Ihnen. Aber warten Sie, auf dem Nebentisch befand sich Tinte, Papier und Feder. Ja, so ist es. Der Brief wurde dort geschrieben. Diese Schurken. Wollen Sie sonst noch was wissen? Ja. Warum ich nur einmal verhört worden bin. Warum man mir keinen Richter gegeben hat. Und wie ich ohne Richtspruch verurteilt werden konnte. Wer hat Sie verhört? Der Stellvertreter des Staatsanwaltes. Wie war sein Betragen gegen Sie? Mehr milde als streng. Haben Sie ihm alles erzählt? Alles. Hat sein Betragen sich im Laufe des Verhörs geändert? Ja. Für einen Augenblick, als er den mir auf Elba anvertrauten Brief gelesen hatte, der mich kompromittierte. Er schien von meinem Unglück ganz niedergeschlagen zu sein. Sind Sie dessen sicher? Ja, er hat mir einen großen Beweis seiner Zuneigung gegeben. Und welchen? Er hat das einzige Papier, das mich gefährden konnte, verbrannt. Die Denunziation? Nein. Eben den Brief, der mir auf Elba anvertraut worden war. Sind Sie dessen gewiss? Er hat es vor meinen Augen getan. Er sagte, Sie sehen, es existiert nur der eine Beweis gegen Sie und ich vernichte ihn. Dieses Betragen ist zu freundlich und zu entgegenkommend. An wen war der Brief adressiert? An einen Herrn Nortier in Paris. Können Sie vielleicht vermuten, dass der Staatsanwalt ein Interesse daran hatte, den Brief verschwinden zu lassen? Vielleicht, denn ich musste ihm schwören, den Namen Nortier niemandem gegenüber jemals zu erwähnen. Nortier. Ich habe einen Nortier gekannt, der in der Revolution Politik zu machen versuchte. Wie hieß denn Ihr Staatsanwalt? Von Villefort. Wissen Sie auch, wer dieser Nortier war? Dieser Nortier war der Vater Ihres Staatsanwalts. Nortier von Villefort. Der freundliche Herr Staatsanwalt wollte sich und seinen Vater schützen. Alles, was für Edmond Dantès bis jetzt dunkel gewesen war, wurde ihm in diesem Augenblick sonnenklar. Die Ausflüchte Villeforts während des Verhörs, der verlangte Eid. Villefort hatte den gefährlichen Brief verbrannt, um sich selber zu retten. Es tut mir leid, Sie in Ihrer Untersuchung unterstützt und Ihnen das gesagt zu haben. Warum? Weil ich Ihrem Herzen ein Gefühl eingeflößt habe, das früher nicht darin war. Die Rache. Dantès brauchte Tage, um diesen Schlag zu verwinden. Dann ersuchte er Faria, ihn etwas zu lehren, um alles andere vergessen zu können. Die beiden Gefangenen entwarfen einen Unterrichtsplan, den sie schon am folgenden Tag auszuführen begannen. Dantès hatte ein glückliches Gedächtnis und eine leichte Fassungskraft. Schon von früher her verstand er Italienisch und etwas Arabisch, das er auf seinen Reisen nach dem Orient erlernt hatte. Mit Hilfe dieser beiden Sprachen begriff er auch leicht den Bau der übrigen, und nach Verlauf eines halben Jahres fing er an, Spanisch, Englisch und Deutsch zu verstehen. Die Tage vergingen ihm schnell und lehrreich. Am Ende des Jahres war er ein ganz anderer Mensch. Als Dantès eines Tages in die Zelle seines Gefährten kam, saß Faria mit ruhigem Blick da und hielt in der linken Hand ein Papier. Was ist das? Sehen Sie es genau an. Ich sehe bei aller Anstrengung weiter nichts als ein halb verbranntes Papier mit ein paar Schriftzügen drauf. Und dieses Papier ist mein Schatz, von dem Ihnen von heute an die Hälfte gehören soll. Ihr Schatz? Ja, seien Sie unbesorgt, ich bin nicht verrückt. Der Schatz existiert. Und sollte es mir nicht beschieden sein, ihn zu besitzen, so wird er Ihnen gehören. Bis jetzt hat niemand auf mich hören wollen, weil man mich für wahnwitzig hielt. Aber Sie, mein Freund, Sie sollten wissen, dass ich es nicht bin und mir glauben. Ich war der Sekretär und der vertraute Freund des Grafen Spada, des letzten Prinzen aus diesem Geschlecht. Nach seinem Tod musste ich all seine Papiere ordnen. Als ich einen Stoß alte Aufzeichnungen durchlas, schlief ich ermüdet ein. Und wie ich erwachte, befand ich mich in der größten Dunkelheit. Ich griff nach einem losen Blatt, hielt es gegen die schon ersterbende Flamme einer Kerze. Allein wie die Flamme das Papier ergreift, sehe ich, dass wie durch Zauberkraft gelbliche Schriftzüge sichtbar werden, die mit einer geheimnisvollen Tinte geschrieben waren. Das ist das Blatt. Aber ich sehe hier nur abgebrochene Zeilen und Worte ohne Zusammenhang. Ja, Sie, mein Freund, aber nicht ich, der ich darüber alt und grau geworden bin, jeden Satz und jeden Gedanken vollständig wiederherzustellen. Hören Sie zu. Da ich heute am 25. April 1498 eingeladen war zu seiner Heiligkeit Alexander dem VI. Und da ich fürchte, er wolle mir das Schicksal der Kardinäle Caparra und Bentivoglio, die durch Vergiftung umkamen, bereiten, so erkläre ich meinem Neffen Guido Spada, meinem Universalerben, dass ich vergraben habe an einem Orte, den er kennt, das heißt in den Grotten der kleinen Insel Monte Cristo. Alles, was ich besaß, Stangen Gold, geprägtes Gold, Edelsteine, Diamanten in Höhe von beinahe 2 Millionen römischer Taler. Er wird alles finden, wenn er den 20. Felsstein von der Ostbucht gesehen erhoben hat. 2 Öffnungen befinden sich in diesen Grotten. Der Schatz liegt in dem entferntesten Winkel der 2. Den 25. April 1498. Cesare Spada. 2 Millionen römische Taler. Das heißt fast 13 Millionen in unserem Geld. Unfassbar. Ich habe das Geheimnis so lange vor Ihnen verschwiegen, weil ich Sie zuerst erproben und dann überraschen wollte. Nun, Dantes, Sie danken mir noch nicht. Wenn die Familie gänzlich ausgestorben ist, gehört dieser Schatz Ihnen ganz allein, mein Freund. Ich habe kein Recht darauf, ich bin nicht Ihr Verwandter. Sie sind mein Sohn, Dantes. Sie sind das Kind meiner Gefangenschaft. Mein Stand verurteilte mich zur Ehelosigkeit. Gott hat sie mir nun gesandt, um den Mann zu trösten, der nicht Vater sein durfte, und den Gefangenen, der die Freiheit nicht genießen konnte. Aus Furcht, die Schrift könnte eines Tages verloren gehen, nötigte Faria Dantes, sie auswendig zu lernen. Der Abbé kannte die Insel Monte Cristo nicht, aber Dantes kannte sie. Er war oft an ihr vorbeigefahren. Sie liegt zwischen Korsika und der Insel Elba. In den Jahren, die nun folgten, sollte er sie noch oft dem Abbé beschreiben müssen. Eines Nachts fuhr Dantes erschreckt aus dem Schlaf. Es schien ihm, als hätte er seinen Namen rufen gehört. Schnell schob er das Strohlager beiseite, kroch durch den Gang und gelangte in die Zelle des Freundes. Da sah Edmond den Greis, wie er blass und schwach sich an den Rahmen des Bettes klammerte. Mein Freund, Sie wissen, was vorgeht. Ich denke, es geht mit mir zu Ende. Ach. Nein, sagen Sie nichts. Denken Sie jetzt nur mehr an sich. Gott gibt Ihnen mehr, als er Ihnen nimmt. Und es ist Zeit, dass ich sterbe. Sie dürfen mich nicht verlassen, mein Freund. Monte Cristo, Ihre Hand dort ist. Vergessen Sie nicht, Monte Cristo. Es war 6 Uhr morgens geworden und in den Kerker drang der erste Sonnenstrahl. Nun merkte Dantes, dass er sich wirklich neben einem Leichnam befand. Er löschte die Lampe, verbarg sie sorgfältig und entfloh, indem er die Steinplatte über seinem Kopf zurechtlegte, die das Loch verschloss, in seine Zelle. Der Kerkermeister kam. Als er mit dem Besuch bei Dantes fertig war, ging er nach dem Kerker Farias, um ihm Frühstück und Wäsche zu bringen. Bald würden sie den Leichnam weggeschafft haben. Dantes musste sich beeilen, wenn er seinen toten Freund noch einmal sehen wollte. Er kroch durch den Gang zur Zelle des Abbés, als er plötzlich Stimmen hörte. Sie können ganz ruhig sein. Er ist ganz gewiss tot. Ich stehe dafür. Aber machen wir trotzdem die Probe mit dem glühenden Eisen. Sie sehen, dass der Gefangene nur zu gewiss tot ist. Der arme Teufel ist nun von seiner Narrheit geheilt und von seiner Gefangenschaft erlöst. Als Edmond das Verschließen der Tür hörte, kroch er aus dem Gang. Auf dem Bett ausgestreckt lag ein alter grauer Sack, unter dessen weiten Falten eine Gestalt zu erkennen war. Dieser Sack war das Leichentuch Farias. Dann bin ich wieder ganz allein. Jetzt wird man mich hier vergessen. Ich werde nur wie Faria aus dem Gefängnis kommen. Wie Faria? Ja, wie Faria. Da hier nur die Toten frei ausgehen, So wollen wir die Stelle der Toten einnehmen. Er öffnete den Sack, zog den Leichnam heraus und trug ihn nach seiner Zelle. Legte ihn auf sein Lager, bedeckte sein Haupt mit dem leinenen Lumpen, den er sich selbst gewöhnlich um den Kopf gebunden hatte, verwischte alle Spuren und kroch in den Kerker des Verstorbenen zurück. Nahm Nadel und Zwirn, warf seine Lumpen ab, damit man das nackte Fleisch unter der Leinwand fühle, kroch in den aufgeschlitzten Sack und nähte inwendig den Sack wieder zu. Endlich ließen sich Schritte vernehmen. Die Tür ging auf. Durch die Leinwand sah er zwei Schatten sich seinem Bett nähern. Ein jeder fasste ein Ende des Sackes. Bald konnte Dantès bemerken, dass sie im Freien waren. Plötzlich fühlte er sich in eine ungeheure Leere geworfen. Er fiel mit einem Schrecken, der sein Herz erstarren ließ, und dann klatschte er mit einem schrecklichen Geräusch in ein eiskaltes Wasser. Denn das Meer ist der Kirchhof der Festung If. Obgleich betäubt und fast erstickt, hatte Dantès doch die Geistesgegenwart, den Atem anzuhalten. Und da er das Messer bei sich hatte, schlitzte er schnell den Sack auf, tat einen kräftigen Stoß mit den Füßen und stieg frei an die Meeresoberfläche. Mit Freuden bemerkte Dantès, dass die Untätigkeit, zu der er bis jetzt verdammt gewesen war, ihm seine Kraft und Geschicklichkeit nicht geraubt hatte. Er schwamm und schwamm und schwamm. Da tauchte in der Entfernung ein kleines Schiff auf. Er schwamm darauf zu, er fühlte sich bei den Haaren ergriffen. Dann sah und hörte er nichts mehr, er hatte alle Macht über sich verloren. Als Dantès die Augen öffnete, befand er sich auf dem Verdeck. Wer seid ihr? Ich bin maltesischer Matrose. Der Sturm in der Nacht hat uns überrascht. Ich glaube, ich bin der Einzige, der mit dem Leben davongekommen ist. Ich danke euch. Ihr habt mir das Leben gerettet. Das war ich. Ich danke euch nochmals. Hier, trinkt einen Schluck. Meine Treue, fast hätte ich Abstand genommen, euch zu retten. Mit eurem 6 Zoll langen Bart und den langen Haaren seid ihr einem Räuber ähnlicher als einem rechtschaffenen Manne. Da habt ihr recht. Aber ich habe ein Gelübde getan, mir 10 Jahre lang weder das Haupthaar noch den Bart scheren zu lassen. Heute ist die Sühnung meines Gelübdes. Und fast wäre ich am Jahrestag getrunken. Und was sollen wir nun mit euch? Ich bin ein ziemlich guter Matrose. Setzt mich in dem ersten Hafen aus, an dem ihr anhaltet. Wisst ihr Bescheid? Im Mittelindischen Meer? Seit meiner Kindheit. Kennt ihr auch die guten Landungsplätze? Es gibt wenig Häfen, in die ich nicht einlaufen oder aus denen ich nicht mit geschlossenem Auge herauskommen könnte. Ja, wenn der Kamerad wahr spricht, so kann er ja bei uns bleiben. Ja, wenn er wahr spricht. Aber in dem Zustand verspricht man viel und hält nur das, was man halten kann. Ich werde mehr halten, als ich versprochen habe. Oho, wir werden sehen. Sobald ihr es wünscht. Wohin geht die Reise? Nach Livorno. Warum presst ihr denn nicht den Wind und steuert ganz einfach drauf los, statt ständig aufzukreuzen? Weil wir sonst auf die Felsen der Insel Rion auflaufen. Ihr sollt mehr als 20 Klafter davon entfernt vorbeikommen. Ergreift das Ruder und zeigt uns, was ihr könnt. Wir können uns einigen, wenn ihr vernünftig seid. Was ihr den Kameraden gebt, werdet ihr mir auch geben. Sagt, welches Datum haben wir heute? Heute ist der 28. Februar. Und die Jahreszahl? Wie, die Jahreszahl? Sie haben vergessen, in welchem Jahr wir leben? Ich hatte diese Nacht so einen Schrecken, dass ich fast den Verstand verlor. Also der 28. Februar, welchen Jahres? Des Jahres 1829. 14 Jahre hatte Dantès also im Gefängnis geschmachtet. Mit 19 Jahren war er in die Festung If gebracht worden und mit 33 Jahren verließ er sie. Er dachte an die 3 Menschen, denen er eine so lange und so harte Gefangenschaft zu verdanken hatte. und er schwor unversöhnliche Rache gegen Danglars, Fernand und Villefort. In Livorno angekommen, ließ ich Edmond Bart und Haupthaar schneiden. Nachdem diese Operation beendet war, verlangte er nach einem Spiegel und blickte hinein. Ein fremdes Gesicht sah ihn an. 3,5 Monate vergingen. Und so wie er als Seemann geschickt gewesen war, war er es auch als Schmuggler. Kennst du die Insel Monte Cristo, Malteser? Monte Cristo? Ich habe davon gehört. Eine Wüste, öde Insel. Wir werden heute Abend auf Monte Cristo anlegen. Dein sicherer Landungsplatz. Und wo werden wir die Nacht zubringen? Natürlich an Bord unseres Schiffes. Würden wir uns nicht in Grotten besser befinden? In welchen Grotten? Gibt es denn auf Monte Cristo keine Grotten? Ich kenne keine. Es gibt keine Grotten auf Monte Cristo? Soviel ich weiß, nein. Als der folgende Tag anbrach, nahm Dantès Flinte, Bleipulver und äußerte den Wunsch, eine von den wilden Ziegen auf der Insel erlegen zu wollen. Nach etwa 2 Stunden hörten die Matrosen Edmond um Hilfe schreien und fanden ihn ausgestreckt, blutend und fast ohne Besinnung daliegen. Man wollte ihn ans Ufer bringen, allein er erklärte stöhnend, dass er sich nicht stark genug fühle, den Transport zu ertragen. Ja, aber was sollen wir denn tun? Lasst mir ein bisschen Zwieback, eine Hacke, Pulver, Blei und die Flinte zurück, damit ich mich wilder Tiere erwehren kann. Ja, also gut. Wir werden höchstens 6 Tage abwesend sein und es wird nicht nötig sein, einen großen Umweg zu machen, um dich abzuholen. Als die Schmuggler abgesegelt waren, erhob sich Dantès leichter und schneller als eine Gemse. Und nun, Sesam, öffne dich. Die genaue Beschreibung des Abbé Faria führte Dantès zu einem kleinen und runden Felsen. Als es ihm gelungen war, den Felsen beiseite zu schieben, wurde eine steile Treppe sichtbar, die sich in einer dunklen Grotte verlor. Im entferntesten Winkel der 2. Grotte begann Dantès zu graben. Beim 5. oder 6. Schlag mit der Hacke traf das Eisen auf Eisen. Nach kurzer Zeit wurde eine Truhe sichtbar. Dantès fuhr mit seiner Hacke zwischen Kasten und Deckel und brach ihn in 2. 3 Abteilungen waren in der Truhe. In der ersten befanden sich Goldtaler, in der 2. unpolierte Stangen Goldes, in der 3. wühlten Dantès Hände in Diamanten, Perlen und Rubinen. Nun erst glaubte er seinem Glück. Er füllte seine Taschen mit Edelsteinen, brachte die Bretter und die Schlösser wieder in Ordnung, bedeckte die Truhe mit Erde, verließ die Grotte und schob den Felsen zurecht. Die Schmuggler kamen wirklich am 6. Tag zurück, um ihn abzuholen. In Livorno verkaufte Dantès 4 von den kleinen Diamanten. Er kaufte eine ganz neue Barke, die er Jacopo übergab. Außerdem fügte er noch 100 Piaster hinzu, damit Jacopo eine Schiffsmannschaft anwerben konnte. Begib dich damit nach Marseille und ziehe dort Erkundigungen über einen Greis namens Louis Dantès ein und über ein Mädchen, das im Dorf der Katalanen wohnt und Mercedes heißt. Das ist alles wie im Traum. Von wo habt ihr das viele Geld, um mich in eure Dienste zu nehmen, um Schiff und Mannschaft zu kaufen? Ich habe das Vermögen eines Onkels, der mich zum alleinigen Erben eingesetzt hat, in Empfang genommen. Am folgenden Tag segelte Jacopo nach Marseille. Er sollte seinen neuen Herrn auf Monte Cristo treffen. Dantès verabschiedete sich von seinem Patron und der Mannschaft und begab sich nach Genua. In Genua kaufte er eine kleine Yacht, mit der segelte er nach Monte Cristo, wo er das ungeheure Vermögen an Bord brachte. Dantès wartete 8 Tage auf der Insel, bis Jacopo mit der Barke eintraf. Was konntest du in Erfahrung bringen? Der alte Louis Dantès ist bereits seit 14 Jahren tot. Das erzählten mir seine Nachbarn. Und das Mädchen Mercedes? Mercedes ist verschwunden. Niemand weiß wohin. Verschwunden? Was heißt verschwunden? Ich werde sie finden, Jacopo. Irgendwo. Zwischen Bellegarde und Beaucaire im mittäglichen Frankreich liegt ein kleines Gasthaus. Der Wirt dieses Gasthauses heißt Gaspard Cadrousse. Damals, vor 14 Jahren, war in seinem Beisein ein Komplott ausgesponnen worden. Ein Komplott gegen Edmond Dantès. Eines Tages saß Cadrousse wie gewöhnlich vor seinem Haus, als er einen Reiter dahertraben sah. Der Reiter war ein schwarz gekleideter Priester. Sind Sie Gaspard Cadrousse? Ja, Herr Abbé. Sie wohnten früher in Marseille. So ist es. Ich bin Abbé Busoni. Bringen Sie mir eine Flasche von Ihrem besten Wein. Wie Sie wünschen, Herr Abbé. Haben Sie früher einmal einen Seemann gekannt, der Dantès hieß? Dantès? Ob ich den armen Edmond gekannt habe? Er war einer meiner besten Freunde. Lebt er noch? Ist er frei? Er ist im Gefängnis gestorben. Ich bin an sein Sterbebett gerufen worden. Woran ist er gestorben? Woran stirbt man in der Gefangenschaft, wenn nicht an der Gefangenschaft selbst? Das Sonderbare bei der ganzen Sache ist, dass mir Dantès auf dem Totenbett schwor, dass er die wahrhafte Ursache seiner Gefangenschaft nicht kenne. Das ist wahr. Ich will über sein Unglück ins Klare kommen. Hören Sie. Ein reicher Engländer, ein Mithäftling, den Dantès während einer Krankheit gesund gepflegt hatte, schenkte ihm bei seiner Entlassung einen Diamanten von großem Wert. Er war auf 50.000 Francs geschätzt. 50.000? Das ist ein Vermögen. Edmond hat sie wohl zu seinem Erben eingesetzt. Das nicht. Aber er machte mich zum Vollstrecker seines Testamentes. Aha. Er sagte zu mir, ich hatte drei gute Freunde und eine Braut. Der eine von diesen guten Freunden heißt Cadrousse, der andere Danglars und... Aber Danglars... Warten Sie. Dann sagte er, der dritte, er war zwar mein Nebenbuhler, aber er liebte mich ebenfalls, er hieß Fernand. Meine Braut heißt... Mercedes. Mercedes. Sie werden, sagte er zu mir, diesen Diamanten verkaufen, das Geld in 5 Teile teilen und diesen Personen zukommen lassen. Wieso 5 Teile? Sie haben nur 4 Personen genannt. Weil die 5., wie man sagt, tot ist. Die 5. Person war Dantès' Vater. Ja, leider. Der arme Mann ist tot. Woran starb er? Man sagt, er starb vor Hunger. Aber ich vor glaube... Hunger? Unmöglich, das ist unmöglich. War denn dieser unglückliche Greis von aller Welt verlassen? Nicht etwa, dass Mercedes oder Herr Morel, der Patron von Edmond, ihn verlassen hätten. Nur der arme Greis hatte gegen Fernand einen tiefen Hass. Und ich glaube, das hat ihn umgebracht. Aber Edmond hat Fernand zu seinen Freunden gezählt. Kann man ein Freund desjenigen sein, dessen Frau man begehrt? Wissen Sie vielleicht, was Fernand gegen Dantès verschuldet hat? Ich glaube wohl. Sagen Sie es mir. Aber nur, wenn Sie versprechen, dass über das Gesagte niemand etwas erfährt. Denn die Leute, von denen ich Ihnen erzählen will, sind reich und mächtig. Ich bin Priester und die Geständnisse sterben in meiner Brust. Fernand und Danglars denunzierten Edmond als bonapartistischen Agenten. Und auf welche Weise? Sie schrieben einen Brief an den Staatsanwalt des Königs. Wo und wann? In einer Taverne. Einen Tag vor dem Verlobungsfeste zwischen Edmond und Mercedes. Sie waren auch dabei. Wer hat Ihnen das gesagt? Niemand, aber da Sie Bescheid wissen, so müssen Sie wohl dabei gewesen sein. Und Sie haben nichts dagegen unternommen, dann sind Sie Mitschuldiger. Aber mein Herr, beide hatten mir so viel zu trinken gegeben, dass ich beinahe den Verstand verloren hätte. Nun ja, Gott der Gerechte wird Sie wohl beide gestraft haben. Wo denken Sie hin? Wissen Sie, was aus Danglars geworden ist? Er hat Marseille verlassen und trat auf Empfehlung von Herrn Morell, der sein Verbrechen nicht kannte, bei einem spanischen Bankier als Kommis ein. Zur Zeit des spanischen Bürgerkriegs hat er es durch Waffenlieferung zu großem Reichtum gebracht. Er heiratete die Tochter des jetzigen Kammerherrn des Königs, sodass er jetzt in Paris ein großes Haus hat und als Bankier, ich weiß nicht, wie viele Millionen seinen Kisten. Und Fernand? Als Napoleon wiederkam, wurde Fernand Soldat und 1823 als Kapitän während des spanischen Bürgerkriegs nach Madrid gesandt. Dort traf er zufällig auf Danglars und verband sich mit ihm. Während des Feldzugs leistete er für Frankreich solche Dienste, dass er zum Obersten ernannt wurde und den Titel eines Barons erhielt. Seitdem heißt er Baron Fernand von Morcerf. Dann ging er nach Griechenland und trat als Generalinstrukteur in die Dienste des Ali Pascha, der ihm nach seinem Tod eine beträchtliche Summe hinterließ. Heute ist er Graf und Deputierter und besitzt ein prächtiges Haus in Paris. Und Mercedes? Ein halbes Jahr nach dem Tod des alten Dantes fand die Trauung zwischen Mercedes und Fernand in der Kirche von Acoul statt. Dieselbe Kirche, in der sie Edmond hätte heiraten sollen. Fernand fürchtete fortwährend die Rückkehr Edmonds. Und 8 Tage nach der Hochzeit reisten sie ab. Und haben Sie Mercedes wieder gesehen? Ja. Zur Zeit des spanischen Bürgerkriegs sah ich sie in Perpignan, wo Fernand sie zurückgelassen hatte. Sie beschäftigte sich damals mit der Erziehung ihres Sohnes. Sie hat einen Sohn? Ja, einen kleinen Albert. Und Herr von Villefort? Er muss damals Stellvertreter des Staatsanwalts gewesen sein und das Urteil gesprochen haben. Mit dem hatte ich nichts zu tun. Ich weiß bloß, dass er kurze Zeit nach der Verhaftung Edmonds Marseille verlassen hat. Gewiss ist er auch reich wie Danglars und angesehen wie Fernand. Nur ich bin von Gott vergessen geblieben. Sie täuschen sich, mein Freund. Hier. Nehmen Sie diesen Diamanten, denn er gehört Ihnen. Wie? Mir allein? Er sollte unter die Freunde Edmonds verteilt werden. Aber das waren keine Freunde. Die Teilung ist null und nichtig geworden. Mein Herr, scherzen Sie nicht mit dem Glück oder der Verzweiflung eines Menschen. Ich weiß, was Glück und Verzweiflung ist. Und ich werde nie wagen, mit dergleichen Gefühlen zu spielen. Der Abbé stand auf, nahm seinen Hut und seine Handschuhe, bestieg sein Ross und ritt davon. Durch Caderousse hatte Edmond Dantès genug in Erfahrung bringen können, um jene 3 ausfindig zu machen, welche er sich bis auf den Tod zu verfolgen schwor. Dennoch sollte der Gott der Rache sich noch gedulden müssen. Erst wenn er sämtliche Fäden in Händen hielt, würde er das Netz über seine Feinde fallen lassen. So bereiste er in den folgenden Jahren viele Länder der Welt. Während er ihre Spuren ausforschte und mancherlei über ihr Leben in Erfahrung brachte, so dass bald niemand so viel über den Fischer Fernand, den Buchhalter Danglars, den Staatsanwalt Herrn von Villefort wusste wie er. Der Graf von Monte Cristo. Alexandre Dumas, der Graf von Monte Cristo. Hörspiel in 3 Folgen von Helmut Peschina. Erster Teil. Dramaturgie Thomas Fritz, Musik Mario Peters. Edmond Dantès, Mathieu Carrière. Abbé Faria, Thomas Holzmann. Der Erzähler war Ernst Jacobi. Musikaufnahme und Mischung Hans Kölling, Schnitt Holger Klimchen. Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Stanka Koseva. Regie Walter Niklaus. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Österreichischen Rundfunk 1997.